Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. So let's continue to talk about the gospel of mercy and the gospel of grace. Lass uns weiter über das Evangelium der Barmherzigkeit und das Evangelium der Gnade sprechen. Here is the next thing that it does if you live by the gospel of mercy. Hier ist der nächste Punkt, was passiert, wenn du nach dem Evangelium der Barmherzigkeit lebst. It actually robs you of what you have been given for free. Es raubt dir das, was dir umsonst gegeben wurde. And that is not only victory over sin, und das ist nicht nur Sieg über Sünde, but reigning in life here on earth, sondern im Leben hier auf der Erde zu herrschen. Look what Paul says in Romans chapter 5, verse 17. Schau, was Paulus in Römer 5, Vers 17 sagt. Hier spricht er auch über Gnade, natürlich über das Evangelium der Gnade. For if by the one man's offense death reigned through that one, denn wenn durch die Übertretung des einen, der Tod durch den einen geherrscht hat, much more those who receive abundance of grace, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade and of the gift of righteousness, und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, will reign in life through the one Jesus Christ, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. This is an extremely powerful verse. Dies ist ein extrem kraftvoller Vers. Because it talks about the gospel of grace again. Weil er wieder über das Evangelium der Gnade spricht. That we have received. Welches wir empfangen haben. Those who truly have received the gospel of grace, they learn to reign in life. Diejenigen, die das Evangelium der Gnade wirklich empfangen haben, werden im Leben herrschen. Look, I really like how this is expressed here. Ich liebe wirklich, wie dies hier ausgedrückt wird. He says how through the offense of one man death reigned through the one. Wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, much more shall those reign in life which are us. So werden vielmehr die im Leben herrschen, die wir sind. But you know what is a crazy thing? I don't know if you've ever seen that. Weißt du, was das Verrückte ist? Ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast. The Bible doesn't say that we who live by the gospel of grace shall reign in life. Die Bibel sagt nicht, dass wir, die wir nach dem Evangelium der Gnade gelebt haben, im Leben herrschen werden. But the Bible says we should reign in life much more than death has reigned through sin. Die Bibel sagt, dass wir im Leben viel mehr herrschen werden, als der Tod über die Sünde regierte. So let me ask you a simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. How did death reign through the offense of the one man Adam? Wie herrschte der Tod durch das Vergehen von dem einen Menschen Adam? It reigned 100% completely. Er herrschte 100% vollständig. Not one person in the universe was exempt from it. Nicht eine Person im Universum war davon ausgenommen. The sinful nature came to everybody and death came to everybody. Die sündhafte Natur kam zu jedem, der Tod kam zu jedem. So the Bible is actually telling us, die Bibel erzählt uns tatsächlich, that as this happened, als dies passierte, that through the offense of Adam, sin reigned completely and totally, dass durch das Vergehen von Adam die Sünde komplett und total regierte, much more shall we reign in life. Wir umso mehr im Leben herrschen. How can you reign much more than absolutely? Wie können wir im Leben mehr als absolut herrschen? That's an incredible statement. Das ist eine unglaubliche Aussage. You can't reign more than death has reigned through Adam's sin. Du kannst nicht mehr herrschen, als der Tod durch die Sünde Adams geherrscht hat. Because nobody is exempt from it. Niemand ist von der Sünde ausgenommen. Yet Paul says, yes, we can. Und doch sagt Paulus, ja, wir können. So that means reigning in life is absolute. Das bedeutet, die Herrschaft im Leben ist absolut. That means there's no question, no discussion that we should reign in life. Das bedeutet, da ist keine Frage, keine Diskussion, dass wir im Leben herrschen sollen. But I'm gonna give you a few key phrases about how to reign in life. Ich gebe dir ein paar Schlüsselsätze, wie wir im Leben herrschen können. First of all, Paul said we will reign much more. Erstens sagt Paulus, wir werden im Leben viel mehr herrschen. So that means there is absolute victory for you in every area of your life. Das bedeutet, dass für dich in jedem Bereich deines Lebens Sieg ist. Secondly, Paul said those who receive abundance of grace. Zweitens sagte Paulus, diese bekommen eine Fülle an Gnade. How do you receive the abundance of grace? Wie bekommst du Fülle an Gnade? In absolutely no other way than faith. Auf absolut keine andere Weise als durch den Glauben. So unless you embrace it and grab it by faith, you're not going to experience it. Sofern du es nicht im Glauben umarmst und ergreifst, wirst du es nicht erleben. You have to receive it, you have to grasp it. Du musst sie empfangen, du musst sie ergreifen. Just get hold of it. Ergreife sie einfach. So once we learn to live by this absolute simple faith and grace, wenn wir lernen, durch diesen einfachen, absoluten Glauben und durch diese Gnade zu leben, we can reign in life too. Können wir auch im Leben herrschen. But look, Paul says something else. Schau, Paulus sagt doch etwas anderes. Those of you who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness. Diejenigen von euch, die die Fülle an Gnade bekommen haben und die Gabe der Gerechtigkeit. If you want to live in this absolute victory and reign life, wenn du in diesem absoluten Sieg leben und regieren willst, one thing for you to obtain the victory and the gift of grace, gibt es eine Sache, die du erhalten musst, die Gabe der Gnade, and another thing that you receive the gift of righteousness, und dass du das Geschenk der Gerechtigkeit empfängst. You know, only righteous people have the privilege to reign in life. Nur gerechte Menschen haben das Privileg, im Leben zu herrschen. Grace works through righteousness. Gnade wirkt durch Gerechtigkeit. You've got to make the decision that righteousness is a gift that's been given to you. Du musst eine Entscheidung treffen, dass die Gerechtigkeit eine Gabe ist, die dir gegeben wurde. There's nothing you can do, you get it. Da gibt es nichts, was du tun kannst, du bekommst sie. It's already yours. Sie gehört dir bereits. And once we learn to live like this, wenn du lernst, so zu leben, victory will be incredible because we are in the gospel of grace. Wird der Sieg sicher sein, weil wir durch das Evangelium der Gnade leben. See you guys tomorrow. Sehe euch morgen.